Es ist eine traurige, aber unbestreitbare Tatsache, dass die Welt dem Phänomen Österreich mit tiefem Unwissen gegenübersteht, schrieb der österreichische Schriftsteller Fritz von Herzmanowski-Orlando, der 1954 in Meran gestorben ist und zu dessen Lebzeiten nur ein einziger Roman veröffentlicht wurde. Sein Hauptwerk Maskenspiel der Genien wurde erst 4 Jahre nach seinem Tod herausgegeben. In diesem utopischen Roman irrt sein Held Cyriakus von Pizzicolli durch eine mythische Traum- und Märchenwelt, in der die absonderlichsten Dinge zur Tagesordnung gehören. Ein wunderbar barockes Traumreich wird mit der klassischen griechischen Sagenwelt verschränkt. Heinz von Kramer hat diesen Roman zur Grundlage seines Fantasiestücks gewählt. Cyriaks Reise. Ein Fantasiestück von Heinz von Kramer nach Fritz von Herzmanowski-Orlandos Roman Maskenspiel der Genien. Der junge Herr möchte also unbedingt den Zug nach Tarokanien nehmen, trotz des beträchtlichen Risikos, das er damit eingeht. Es müsste doch inzwischen allgemein bekannt sein, dass eine Vielzahl unserer Züge, vor allem der Expresszüge, schon nach kurzer Frist im Inland Österreichs spurlos versickert, ohne dass je wieder von ihnen und ihren Passagieren gehört wird. Gut, gut. Sie sollen ihr Billett haben. Es ist halt eine traurige, aber unbestreitbare Tatsache, dass die Welt dem Phänomen Österreich mit tiefem Unwissen gegenübersteht, obwohl sich nicht leugnen lässt, dass auch die internationalen Fahrplankonferenzen eine nicht geringe Schuld an diesen beklagenswerten Zuständen tragen. Ja, hier, bitteschön, Ihr Vorschein und das Wechselgeld. Einsteigen, bitte sehr, einsteigen. Und Abfahrt! Wälder, nichts als Wälder, wo man eigentlich Gebirge erwarten müsste. Und da? War das nicht ein Hirsch? Bis zu meinem 7. Lebensjahr hätte mich das auf den Tod erschreckt. Selbst heute noch verabscheue ich Wildfleisch. Insbesondere das von einem Hirsch. Genauso wie mir der Name Anna als Kind Entsetzen einflößte. Vor allem, wenn meine Mutter unser Dienstmädchen die Anna nannte, dann steigerte sich mein Entsetzen ins Maßlose. Damals träumte ich auch noch von ganzen Rudeln von Hunden, die mit gesträubtem Fell auf mich lospreschten. Aber jedes Mal hielten sie knapp vor mir inne, wurden verlegen und machten sich dann Stück für Stück allerhand anderes zu schaffen. Als ob das Ganze sie nichts anginge. Komisch. Es waren rätselhafterweise immer Molosser, Angehörige einer Hundesorte, die lediglich in antiken Erzählungen auftritt. Leoben! Leoben! Leoben! Beim Einstein beeilen bitte! Abfahrt! Leoben! Ja, Leoben! Ein Zug, der was da drüber kommt, der ist aus dem Wasser. Dürfte man fragen, was der Herr damit zu sagen beliebt? Na, das ist doch klar. Wenn unser Zug durch einen schwer aufklärbaren Abschuppungsprozess bis jetzt noch nicht seinen Wagen verloren hat, zuerst den Speisewagen, dann besteht durchaus berechtigte Hoffnung, dass wir ohne weitere Einbußen unser Ziel erreichen werden. Auch in Ihrem Fall nehme ich an, Tarokanien. Aber wieso wissen Sie das nicht, junger Mann? Sind Sie nicht von hier? Ich habe zu Stixenstein in der Steiermark das Licht der Welt erblickt. Ah ja. Da bin ich nie weit von Graz, wo meine Familie wohnte, weggekommen. Ich bin das Reisen nicht gewohnt. Ach, na ja. Erst als meine guten Eltern gelegentlich einer sonntäglichen Unterhaltung in der Mur ertranken, mein Beileid, sah ich mich bestürzt, jedoch frei. Machte auch das unbewegliche Erbgut zu Geld und beschloss, die Welt kennenzulernen. Ja. Übrigens, entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Cyriacus von Pizzicolli. Da wir ursprünglich aus Ancona stammen. Na, das macht gar nichts. Für uns ist es nicht der Name, der den Menschen ausmacht, sondern das, wozu dieser Mensch gerade dient oder zu dienen sich als Maske ausgesucht hat. Jawohl, der Herr hat ganz recht. Ich zum Beispiel betätige mich augenblicks als Schlafittchenschläger. Erschrecken Sie nicht, mein junger Freund. Das sind keine Ämter oder Berufe, sondern bloß Würden. Kleine Würden, die man sich aussuchen kann. Ich kann Ihnen das in meiner gegenwärtigen Eigenschaft als Schnüffelsieder vollkommen authentisch versichern. Was allerdings, wenn man ihm das Geheimnisvolle nimmt, ganz einfach amtlich beglaubigter Sittenschnüffler bedeutet. Und Sie alle drei, meine Herren, haben überhaupt keinen Namen? Wir legen zumindest keinerlei Wert drauf. Nur die Schmarotzer bei uns, die zu nichts gut sind, bestehen auf einem eigenen festen Namen, da er das Einzige ist, was sie haben. Aber falls es jedoch für Sie von so großer Wichtigkeit ist, junger Mann, können Sie mich gern vorübergehend Chrysostomus Papalapanda von Schwätzheiß nennen. Oh, seht doch die spielenden Lämmer da draußen. Ich protestiere und erkläre, dass der Kondukteur im Verdacht einer tätlichen Amtsehrenbeleidigung steht, respektive in diesen Verdacht durch eine bereits vollzogene Tathandlung geraten zu sein, verdächtig ist oder geraten gewesen zu sein, verdächtig sein könnte. Hier wäre eine Strafanzeige am Platz. Genau. Das ist meine Meinung. Aussteigen, alles aussteigen, Grenzkontrolle. Ja, los, Beeilung, Herr Dörfer. Gehen wir. Also, unglaublich, so kann man aber nicht... Drängeln. Also, Beeilung, Herr Dörfer. Gehen wir. Nicht anfassen. Ja. Drängeln's nicht. Also, es ist unerhört. Gehen wir allesamt zuerst zur Gepäcküberprüfungsstelle. Und aufmachen. Der Inhalt jedes Gepäckstückes ist zu entleeren. Sie machen das aber äußerst rigoros und mit geradezu hingebungsvoller Genauigkeit. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Eine hierzulande streng verböhnte Wurstsorte, deren Name allerdings streng geheim gehalten wird und die man auch noch niemals gefunden hat. Weiter. Jeder Mann hat sich jetzt einer Chlorreicherung zu unterziehen. Los, nicht drängeln, aber Bewegung, weiter. Herrschaften, Gemma. Weiter, und nun stand der Bede durch die Kabulwasserpfütze da schreiten. Bitte, dass sich mir keiner drückt und außen rum geht. Ja, weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Na, haben die euch Reisegesindel nun gehörig in Angst und Ungewissheit versetzt und die Macht der staatlichen Ordnung vor Augen geführt? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Zeigen Sie mal Ihr Billet. Da, bitte. Wo haben Sie das denn her? Am Schalter von Freienfeld St. Superan gekauft. So. Seit wann verkauft man dort Karten ohne Datumsstampille? Hä? Ich hätte gute Lust, Sie sofort zurückzuschicken. Dann können Sie meinetwegen auch verhungern. Jawohl, auf offener Strecke verhungern. Ich verbitte mir diesen Ton. Ist das die Art, wie man hier Gäste aus einem befreundeten Nachbarland behandelt? Nachbarland. Wir haben keine Nachbarländer. Wir sind das einzige Nachbarland der Welt. Merken Sie sich das, Sie Idiot. Wird's mir aber zu bunt. Ausländer. Gut, ich will nicht so sein und Sie als Ausländer gelten lassen. Unterschreiben Sie diesen Revier des ewigen Schweigens, dann will ich Sie laufen lassen. Ja, was stehen Sie denn da noch herum? Kommen Sie, junger Freund, rasch, rasch. Von hier aus geht's mit der Postkutsche weiter. Wir haben zwar auch einen Zug, aber den haben wir unter die Erde verlegt, damit die Fremden ihn nicht finden und unser Land nicht im Fremdenverkehr erstickt. Vorwärts, vorwärts, steigen wir ein. Es ist höchste Zeit. Hü-hott! Hü-hott! Auf geht's! Geh mal! Wir haben Glück gehabt. Sie waren heute nur halbamtlich tätig. Wenn Sie ganz amtlich amtieren, sind Sie noch viel strenger. Den ganz amtlichen Charakter kennt man schon von Weitem daran, dass Sie zur vollen Gala einen künstlichen Höcker tragen, was den Ernst Ihrer Erscheinung unendlich erhöht. Ja, aber warum tragen alle, auch Sie, in diesem Lande schwarze Halbmasken mit überlangen, krummen Nasen dazu? Ich glaube, junger Freund, ich bin Ihnen einige Auskünfte schuldig. Dazu müssen wir uns, so leid es mir tut, ein wenig mit Geschichte beschäftigen. Beim Laibacher Kongress ließ Metternich vernünftigerweise beschließen, zwischen die deutschen, slawischen und romanischen Gebiete im Südosten Europas einen Pufferstaat zu legen. Es sollte natürlich eine Monarchie sein. Aber um Eifersüchteleien zwischen den schon bestehenden Herrscherhäusern zu vermeiden, gestand man ihm 4 Könige zu, die jeweils nach einem Jahr aus allen Volksschichten neu zu wählen waren. Um sich die Mühen einer Verfassung zu ersparen, gab man ihm als Ordnung kurzerhand die Regeln eines Kartenspiels und nannte ihn infolgedessen, Tarokanien. Nun fehlte ihm nur noch eine kulturelle Basis und die bezog man aus einer extravaganten Laune und, weil es damals gerade in Mode war, aus der Commedia dell'arte. Was man jedoch 1821 nicht in Betracht zog, war, dass ein solches Gebilde in Zukunft Tendenzen entwickeln könnte, die umliegenden Länder sich einzuverleiben und nach so den ganzen Südosten Europas in Besitz zu nehmen. Etwas, das heute durchaus in der Luft zu liegen scheint. Ja, aber das wäre ja schrecklich. Dann gäbe es ja Krieg und wir reisen so gemächlich vor uns hin, als wäre da nichts, was uns bedroht. Es ist auch keinerlei Grund zur Beunruhigung. Ich denke da mehr an eine allmähliche Assimilation, eine Art unmerklicher Überflutung. Ein gewisser Geist, der sich unaufhaltsam verbreitet. Tarokanien ist überall. Halt! Halt! Brrrr. Teufel noch einmal eine, was ist denn da los? Himmel fix, kruzi, verdirken. Raus, raus, alle raus! Ein Unglücksfall! Gewiss ein Unglücksfall! Ist es doch nicht ein Radbruch? Na wo Radbruch? Na viel was Schlimmes! Also doch. Sehr was Schlimmes. Sie haben die Straße mit einem Schlagbaum versperrt und daran hängt das Schild, auf dem steht, soeben ist der Rotz ausgebrochen. Also ich kehre um. Wer weiter will, der muss schon seine Füße benutzen. Ihr fahren mit! Ihr fahren mit! Ihr fahren mit! Ihr fahren mit! Und Sie, mein junger Freund? Ihr fahren mit! Auf keinen Fall zurück. Bravo. Wer aufgibt, wäre besser zu Hause geblieben. Dann aber los, hinaus, hinaus und seitwärts in die Büsche. Irgendwohin werden wir uns schon durchschlagen. Hören Sie auch, was ich höre? Musik und ein großer Lichtschein. Dort hinter den Bäumen. Ein Fest vielleicht. Es wird zwar schon dunkel, aber wenn wir uns sputen, kommen wir gerade noch durch das Dickicht. Ja, es ist nicht zu übersehen, dass Ihnen manches wunderlich erscheint, was Sie hier erleben. Aber glauben Sie mir, Es geht in unserem Lande nicht um ein Jota wunderlicher zu als anderswo. Die Vorgänge sind bloß kristallhafter herausgearbeitet. Und das mag auf den Fremden zunächst verwirrend wirken. Es ist wie im Theater, das ja im Grunde eine besser geordnete Wirklichkeit ist. Der Süden ist grotesk durch seine Unordnung, der Norden durch seine Ordnung. Wir Glücklichen halten die Mitte zwischen Narrenkappe und Pickelhaube. Ja, freilich, dann und wann schießt ein nationalökonomisches oder verwaltungstechnisches Problem aus dem Boden. Das ist wahr. Aber es wird stets bewältigt durch einen unserer vier Könige. Nehmen Sie nur unsere Ariadne-Werke, ein staatliches Unternehmen zur Abschaffung der Arbeitslosigkeit. Dort werden die berühmten Ariadne-Gobelins gewebt und sofort wieder aufgetrennt, um Neumaterial für den Betrieb zu gewinnen. Das erspart uns, wie Sie sich leicht denken können, überdies den Ankauf teuren Rohstoffs und zugleich den noch kostspieligeren Abtransport der Fertigware. Außerdem kann auf diese Weise dem Weltruf der Ariadne-Gobelins niemals Abbruch geschehen, da keiner sie jemals zu sehen bekommt. Aber nicht wahr, mein Freund? Ich predige Ohren, die ganz woanders hingerichtet sind. Ja, aber da, da, zwischen den Stämmen, schon sieht man bunte Fahnen. Ja. Ein Seitenzelt von fantastischen Formen. Ja. Paschas, spanische Tänzerinnen, Harlekins und Kolumbinen. Ja. Ein Jahrmarkt, ein Wanderzirkus, ein Volksfest. Lauf nur voran, mein Junge. Lass dich von mir nicht aufhalten. Wir werden uns schon wieder treffen. Willkommen in unserem Zelt. Hier gleich der Begrüßungstrunk. Diese weiße, edel geformte Hand, die mit ihren zarten, feingliedrigen Fingern den schäumenden Becher umfasst und mir reicht. Oh, für einen Augenblick ist's, als setzte mein Herzschlag aus. Wollen Sie auch das Gesicht dazu sehen? Sie dürfen gern Ihren Blick erheben. Was für ein Antlitz von unsäglicher, nie geahnter Schönheit. Welch ein Übermaß an Seligkeit. Bitte um 15 Kreuzer. Es ist ein amtliches Wohltätigkeitsfest, zu dem wir abkommandiert wurden. Ich und die anderen Mädchen vom Amazonen-Kadettenchor. Ich habe den Rang eines Gedon und heiße Zyparis. Mein Familienname tut im Dienst nichts zur Sache. Im Dienst ist man nur Figurantin der Commedia dell'arte. Du wunderst dich, Fremdling? Oh, ich sehe, du musst vieles lernen. Gratuliere! Für einen Neuankömmling kein schlechter Beginn. Diese Rose aus meinem Knopfloch sei dein. Nepomuk, sie stören schon wieder. Nicht besser, schönste Zyparis. Ich wollte dem jungen Mann nur gratulieren zu seinem Glück. Ein Reisegefährte, wissen Sie, da freut man sich natürlich, wenn er Glück hat. Werden Sie nicht übermütig, Nepomuk. Sie wissen, Ihnen droht Linz. Na, das fehlt mir noch. Ich muss Sie jetzt verlassen. Es gibt überall so viel, das mich abruft. Ich sehe Sie noch, mein Freund. Ich sehe Sie wieder. Sie bleiben ja bei uns. Was fällt Ihnen ein, Sie für meinen Reisegefährten auszugeben? Sie, Nepomuk, Sie! Ich hatte Ihnen rasch einmal die Maske gewechselt in unserem Maskenspiel. Das ist alles, sehen Sie? Aber Sie müssen recht müde sein, mein Lieber. Ihnen fallen ja fast schon die Augen zu. Die Augen zu. Höchste Zeit, eine Unterkunft zu suchen. Wo ist der Fremde? Da ist er. Na los, Bockmann! Und raus mit ihm, mit den Sänften. Ist er drin? Ja. Gut, dann auf die Schultern damit. Und losgetrat. Es ist ja bekannt, wohin. Und fort geht's. In schaukelndem Zuckeltrab durch die lockere Menge der Maskierten und Tänzer und Gaffer. Durch einen Fichtenpark, durch eine schmale, von farbenprächtigen Lampions beleuchtete Dorfgasse. mit altertümlichen Giebelhäusern, in denen man eine trauliche Familie beim Mahl sitzen und abwechselnd ein Fagott blasen sieht. Drei Harlekine, die wie toll auf einem Klavier spielen. Dort hantiert unter abgerissenen Tanzfiguren eine Kolumbine am lodernden Herd. Und dort flüchtet ein nacktes Mädchen kreischend in einen großen bemalten Kasten. Ho, Ruck! Ho, Ruck! Ho, Ruck! Noch ehe ich die vier Kerle fragen könnte, was ich ihnen für meine Entführung schuldig bin, fühle ich mich von ihnen in eine leerstehende Kalesche abgeladen, die sich umgehend in Bewegung setzt, ohne dass der Postillon zum Glück sich nach meinem Ziele erkundigte, das ich selber nicht kenne. Die Straße steigt bergan. Bald rollt der Wagen durch die ersten Täler des Vorgebirges, an überhängenden Steinwänden entlang, die im frühen Morgenlicht magisch schimmern. Ich vermag den wild sich entfaltenden Herrlichkeiten der Gebirgslandschaft kaum zu folgen. Immer aufs Neue faszinieren mich stürzende Wässer, Gewucher von Alpenrosen über grauen Felsparterres, hochstämmiger Nadelwald von finsterer Domespracht. Weiter geht's nimmer. Der Herr wird sich schon selbst bemühen müssen. Schon wieder ein Schlagbaum? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bleibt mir nichts übrig, als in das finstere Waldgebäude einzudrängen. Es wird einsam und immer einsamer um mich. Das Gefühl, dass ständig jemand hinter mir herschleicht, manchmal auch vor mir oder seitwärts, kann ich dennoch nicht loswerden. Aber das ist nur ein schwacher Trost. Ich stolpere über eine Wurzel, liege der Länge nach auf dem duftenden, nadelbedeckten Waldboden. Kein Zweifel. Ich befinde mich in einer äußerst unangenehmen Lage. Als ich meine Stimme erhebe, antwortet mir nur das schrille Lachen eines Käuzchens. Mit fliegendem Atem haste ich weiter. Endlich trete ich auf einen breiten Waldweg hinaus. Erleichtert schreite ich den weichen, gepflegten Weg dahin. Um eine Ecke biegend, werde ich unvermutet von einer steinernen Balustrade aufgehalten. Eine natürliche Felswand in reinstem Rokoko, zu einer Rocaille-Architektur ausgearbeitet. In der Mitte des monumentalen Wunderbaus wölbt sich eine prunkvoll ausladende Steinmuschel vor Wasser gefüllt. Und zwischen ihren Zacken hindurch fließen Wassersträhnen wie schmale, gleißende Bänder zu einem Parterre von Blumenbeeten hinab. Oben im Becken aber glitzert der helle, elfenschlanke Körper eines badenden Mädchens. Und in holdem Schrecken erkenne ich meinen Guédon aus dem Zelt. Zyparis. Doch kaum hat sich mein Blick ihres Bildes versichert, tauchen zwei seltsam kostümierte weibliche Wesen auf und halten einen seidendünnen, aber alles verhüllenden Schleier vor den Körper der Badenden. Nur ihre Umrisse lassen sich noch erahnen, wie ich mich jetzt mit großem Herzklopfen über die moosigen Stufen in das Parterre des Rocaille-Gebäudes wage, wo sie bald aus dem Schleier in einem engen, wie aus dicht durchschlungenen Amethystketten zusammengefügten Gewand hervor und mit einem glockigen Lachen mir entgegentritt. Zyparis! Ich wusste ja, dass Sie bei uns bleiben würden. Aber schon so bald, ich meine, ich hatte nicht gehofft, Sie so bald wiederzusehen. Das darf Sie nicht wundern. Es wird sich immer wieder fügen, nach kürzeren und längeren Pausen, für kürzere und längere Spannen. Warum nur scheint Ihre Stimme so etwas Trostreiches für mich zu haben? Trost für den Verlust von etwas noch gar nicht Gewonnenem? Sehen Sie die Gruppe von Masken, die da vorbeikommt? Auch Ihr Reisegefährte aus dem Zelt ist dabei. Wollen Sie ihn sehen? Nicht unbedingt. Vielleicht später. Dabei empfinde ich durchaus eine seltsame Zuneigung zu meinem erfolglosen Rivalen. Ja, denn das ist er ja wohl. Eine Zuneigung, die schon einiges von der Ahnung gemeinsamen Schicksals umschließt. Beinahe verwandtschaftliche Gefühle. Aber jetzt kann ich ihn nicht brauchen. Jetzt kann ich niemanden brauchen. Von Pipperitz, mein Name. Floristan von Pipperitz. Mit Gefolge. Angenehm. Wo sind die denn hin? Kann einem auch nur hier passieren. Hat den strengsten Auftrag, mir zu folgen. Ein Pipperitz verirrt sich nicht. Immerhin. Ich störe wohl. Verdammt, mein Revier wurde offenbar von einer Fackel angetropft. Nepomuk! Nepomuk! Darf ich Sie bitten? Sie wünschen Ziparis? Ich wünsche, dass Sie diesen Menschen entfernen. Von Pipperitz, Floristan von Pipperitz. Ich habe mein ganzes Gefolge verloren. Es muss sich in diesem scheußlichen Lande verirrt haben. Genauso wie ich. Wir sind nur die drei Pferde da geblieben. Ausgezeichnet. Wir sind zu dritt, so hat jeder sein Fortbewegungsmittel. Aber wohin? Diese Tarokaner leiten einen todsicher immer wieder auf die falsche Straße ab. Wissen Sie, die Wegweiser hier, keiner stimmt. Mir ist, als bewegte ich mich ständig im Kreise. Lauter Vorsichtsmaßnahmen für den Kriegsfall. Bei der Grenze, wo man gerne möchte, darf man nie hinaus. Nie. Wo wollen Sie denn hin? Nach Görlitz. Ah ja. Zu meinem Regiment. Na, dann gehen Sie halt nach Wien. Das findet sich gewiss. Wien ist die natürliche Hauptstadt des Balkans. Ich möchte sagen, die Mongolendrüse Europas. Besser vielleicht die Orientalenmühle. Noch heute, wo die Völker des Ostens zu Europäern gemahlen werden. Ach, gehen Sie doch zum Teufel. Ich will nach Görlitz und ich werde mich bis Görlitz durchhauen. Notfalls mit Gewalt. Schade. Aber das erklärt jene gewisse Idiosynkrasie, die wir gegen alles haben, was aus dem Westen oder Norden kommt. Wollen Sie, mein junger Freund, auch unser Land verlassen? Nein, um nichts in der Welt. Dann lassen Sie uns die übrig gebliebenen Rösser besteigen und zur Residenz reiten. Dort wird sich alles Weitere finden. Riecht man was? Na, nicht, dass ich wüsste. Was meinen Sie, mein Freund? Nicht im Geringsten. Na, es scheint den Leuten hier genauso zu gehen. Sonst hätten sie das Café Quaccaroni bereits fluchtartig geräumt. Ja, das ist gut, sehr gut sogar. So werden wir schönes Wetter haben. Heute Abend beim Hoffest der Königin Esmeralda. Darf ich vorstellen? Philipp Bogumil Hahn, Edler von Hennensieg. Und dies ist mein junger Freund, Cyriacus von Pizzicolli. Sehr angenehm. Angenehm. Sie müssen nämlich wissen, dass der Homespan-Anzug, den ich trage und der mir die Mädchenherzen zufliegen lässt, aus der Konkursmasse eines Herrenausstatters, bei dem ich abonniert war, stammt. Und, naja, wie soll ich es sagen, dass dieses an sich perfekte Kleidungsstück leider eine äußerst unangenehme Eigenschaft an sich hat. Meine Großmutter war die Erste, die es bemerkte. Sie schickte mich mehrmals in die Haustür, meine Schuhe ordentlich abzuputzen, um die Fußböden nicht zu beschmutzen. Aber es half nichts. So stellte sich heraus, dass es mein Anzug war. Offenbar aus Hundehaar gesponnen, der bei Nässe jenen fatalen Geruch nach der Hinterlassenschaft von Straßenkötern verströmte. Je feuchter, je unerträglicher. Wie schrecklich. Sie ärmster. Wirklich, Sie sind zu bedauern. Na ja, das hat auch seine guten Seiten. Es dient mir sozusagen als Barometer. Jedoch, ich weiß Ihre Anteilnahme zu schätzen und möchte Sie deshalb bitten, mich heute Abend als meine Gäste zum Hoffest der Königin Esmeralda zu begleiten. Aber gern mit dem größten Vergnügen. Es wird uns eine Ehre sein. Ducken und zierliche Mohren, Knaben unermüdlich uns mit Erfrischungen versorgen. Ah, hört nur, aus den erleuchteten Schlossfenstern die Tanzmusik und dort eine föhrenumstandene Rasenlichtung. Seht doch, die dem Sommernachtstraum des großen Luftschlossarchitekten Shakespeare als natürliche Szenerie dient. Haben Sie übrigens bemerkt, wie geschickt bei Empfang und Begrüßung die Königin Esmeralda das Fehlen ihres spurlos verschonenden Gatten kaschierte? Ja. Mit solcher Haltung beweist sie einmal mehr, dass sie die Einzige ist, die das Recht hat, ein solches Fest zu geben. Ihre Kollegin, die Gattin Wenzels des 16., ehemals Straßenkehrer, wäre dazu wohl kaum in der Lage. Frau Barbara Stritzko war, um es kurz zu sagen, K&K-landesbefugte und beeidete Klosettfrau. Was die übrigen beiden Königinnen angeht, so müssen diese notgedrungen allen öffentlichen Veranstaltungen fernbleiben. Sie wurden kürzlich in ein Asyl für verwahrloste Königinnen eingesperrt. Naja, die Idee von Metternich mit den vier Königen zugegeben. Brillant. Na. Aber wenn so ein Neuling des Salböls auf den Thron kommt, weiß er manchmal vor lauter Übermut nicht, was er machen soll. Bei den gelernten Königen ist das was anderes. Denen liegt das Fachmännische schon im Blut. Der Untalentierteste regiert ihnen nur so aus dem Westentaschel heraus. Aber diese vom Gnadenstrahl eines Tarocklithographen getroffenen Kinder des Zufalls, das ist fast so schlimm wie manche republikanische Präsidenten. Wenn es wenigstens nur die Könige allein wären, aber denen ihre Familien. Oje, oje. Wirklich, die ausgesuchtesten Näschereien und Weine werden herumgeboten. Während nun auf der großen Marmorterrasse vor dem Schloss ein prunkvolles Ballett in Szene geht. Von zischenden, glitzernden Raketengarben begleitet. Wahrhaftig, ein feenhafter Anblick. Und jetzt? Jetzt mit einem Mal brandet das goldene Rauschen ungezählter Gongs durch die Rosenhecken und Taxuswände und geht in ein immer näher herandonnendes Pferdegetrappel über. Eine Kavalkade der Amazonengarde, die herangesprengt kommt. Blitzende Reihen jugendschöner Reiterinnen auf edelsten Lipizzanern, deren gemmengeschmückte Geschirre im Widerschein raffiniert verteilter Fackeln betörend aufleuchten. Ach, wild schlägt mein Herz. In diesem Augenblick erst weiß ich, warum ich hier bin. Angstvoll und sehnsüchtig zugleich erwarte ich, die Unvergleichliche zu entdecken, die zweimal schon meinen Weg so rätselhaft gekreuzt hat. Plötzlich spüre ich, dass es so weit ist und recke mich weit über die Balustrade vor. Ja, sie ist's. Ich weiß, dass sie es ist und dass sie mich in der Sekundenschnelle ihres Dahinsprengens aus dem Spalier herausgespürt hat. Mit der gleichen unwiderstehlichen Sicherheit, mit der mein Blick gerade auf sie fiel, unter all den strahlend vorüberwehenden Gestalten, gerade auf sie. Vom anderen Ende des Hügels her klingen ferne Jagdhörner auf. Namenlose Sehnsucht zerrt an mir, steigert sich zu einem Gefühl von fremdartig beklemmender Süße, dass ich für Augenblicke jedes Bewusstsein der Realität verliere und mich in einem finsteren, duftenden Laubengang zu Boden werfe. Nach einer Weile, wie lange sie gedauert hatte, weiß ich nicht, zieht jenes unerklärliche Gefühl mich wieder hoch und heißt mich dem längst verhallten Fanfarenton nachgehen. Das Maskenfest hat sich mittlerweile zu wogender Lebensfülle entfaltet. Musik durchschmeichelt die Luft, huschende Schatten tauchen auf und verschwinden, schwer duften die Rosenbeete. Aus Lauben und hinter marmornen Ungeheuern dunkle Silhouetten vom silbrigen Nachthimmel kichert es verliebt. Buntfarbene Maskenfiguren der altvenezianischen Rüpelkomödie schweifen umher. Turfaldin und Scaramuz, Harlekin und Brighella suchen mit Pritschen und Holzschwertern manch einem degenbewehrten Kavalier seine Dame abspenstig zu machen. Nachtwandlerisch durchschreite ich das Gewühl, wie mich dann nach einer plötzlichen Krümmung des Kiespfades Stille und Dunkelheit umfangen, weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt noch eine Rasenfläche überqueren, die sanft zum geöffneten Halbrund eines kleinen Marmortempelchens ansteigt. Ein irisierender Springbrunnen, der dem zierlichen Bauwerk vorgelagert ist, hört rätselhaft zu plätschern auf, sobald ich näher trete. Jetzt stehe ich im Eingang. Und jetzt? Aus alabasternem Formengewirr, dessen Konturen sich im grünen Mondlicht ungewiss zu zerstäuben scheinen, hebt sich die angebetete Gestalt hervor. Der Bronzehauch eines Gesichts, von dunkelgoldenen Locken umflossen, das Glühen und Lächeln von Augen und Lippen, das unbegreiflich edle Ebenmaß der Glieder, ahnungslos und selbstbewusst zugleich. Zyparis. Siehst du, da sind wir wieder. Archipaidion, Archipaidion, Aglazomenon. Da aber war etwas Seltsames geschehen. Meine Lippen öffneten sich und mit einer Stimme, die ich nicht kannte und der ich selbst staunend zuhörte, formte ich fremde Worte. Worte meines lang vergessenen Schulgriechisch und noch andere dazu, die ich noch nie gesprochen oder vernommen hatte. Archipaidion. Fürstin der Jugendpracht. Warum kommst du nicht näher? Hast du Angst vor mir? Ich möchte dich in meine Arme nehmen. Ich möchte dich ganz umfangen. Darf ich? Hier nicht. Merkst du denn nicht, dass wir umgeben sind von Voyeuren? Hinter den Säulen. Ja, auf dem Dachrand belauern sie uns. Wird es denn immer, nur über alles geliebt, nur bei einer flüchtigen Begegnung bleiben? Hast du von Cythera gehört? Die Insel? Der Göttin Aphrodite? Reise nach Cythera. Dort mag manches möglich werden, was hier versagt bleibt. Reise nach Cythera. Reise nach Cythera. Fällt Ihnen nichts auf? Doch, doch. Und wie? Irgendwie riecht es nicht gut. Nicht gut riechen? Na, hören Sie mal, gelinde gesagt, das stinkt. Zum Himmel, das ist ja nicht auszuhalten. Oh, was für ein bestialischer Gestank. Alles verpestet er. Nicht mal die Nasen zuhalten hilft. Also ich mach mich davon. Das ist ja nicht zum Aushalten. So viel Hundstrick auf einmal, das geht ja über alle menschlichen Kräfte. Fort, fort, der soll das ertragen. Weg. Gut, dass ich Sie noch erwische, meine Herren. Nein, keine falsche Höflichkeit. Nicht nur, dass auch Ihr Geruchssinn leiden muss. Mein Anzug sagt obendrein einen enormen Wolkenbruch voraus. Also laufen Sie, was Sie nur können. Und suchen Sie sich so schnell wie möglich einen sicheren Unterschlupf. Ein Dach überm Kopf. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Lieber. Ich hoffe, Sie haben sich keinen Schnupfen geholt. Wir waren ja bis auf die Haut durchnässt. Ne? Kommen Sie, setzen Sie sich. Frühstücken Sie mit mir. Ja, wissen Sie, ich habe mir bei der Nacht so allerhand Gedanken gemacht über den Menschen und sein Verhältnis zum Gestank. Also als wir noch im Urwald auf den Bäumen mit den Affen Tarok gespielt haben, da war das gewiss keine Frage. Aber da es damals weder Philatelie noch Zigaretten gab, verfiel die Menschheit notgedrungen auf das Dümmste, das es gab. Sie erfand das ernste Streben nach Kultur und Fortschritt, entwickelte Wissenschaft, Politik und den ganzen damit verbundenen Unfug. Ne? Da haben wir uns also grandios blamiert und von Jahrhundert zu Jahrhundert wurde es schlimmer. Bis endlich die Übelriechenden und Hässlichen, die Verkrümmten und Wasserköpfigen, die beharrlich Religion mit Muffigkeit und Seife mit Sünde verwechseln, jenes Weltbild herbeigeführt hatten, wie es sich heute von Kohlenstunk und Benzindampf beherrscht, unseren beleidigten Nasen darbietet. Aber ich fürchte, das interessiert Sie nicht sehr und ich langweile Sie bloß. Ich werde abreisen. Na, tun Sie das. Ich gehe vorher noch ein wenig spazieren. Also ich weiß nicht. Ja, ist das vielleicht verboten? Verboten? Nein. Aber nicht ganz ungefährlich. Ich habe keine Angst. Sind Sie sicher? Ja, dann so viel Vergnügen. Aber gehen Sie wenigstens dem königlichen Lustschloss nicht in die Nähe. Sie waren ja dort in eine nicht ganz geheure Affäre verwickelt. Und das Schloss wird scharf bewacht. Warum sollte ich diesen Platz meiden? Nirgends ein Verbotsschild, Ein breiter Weg führt am Schloss vorbei, den ich wohl nehmen darf. Wie jedermann. Zwei aus dem ephebenhaften Kadettenchor, die das Tor bewachen. Da kann sie nicht weit sein. Wer treibt ihn? Zypari! Wer treibt ihn? Zurück! Zurück! Teufel! Zwei blinkende Hellebarden, so blitzschnell millimeterdicht vor meiner Brust innehaltend, dass man so viel Präzision bewundern muss, auch wenn einem die Knie zittern vor Schrecken. Ich hätte doch seinem Rat folgen sollen. Haben Sie irgendeinen Wunsch? Wo ist der Herr, der hier mit mir abgestiegen ist? Es ist gleichzeitig mit Ihnen niemand bei uns abgestiegen. So verflucht, jetzt habe ich aber genug von Ihren albernen Spiegelfechtereien. Herrn suchen, der in diesem Zimmer gewohnt hat. Also der ist vor einer Viertelstunde abgereist. Welch ein Morgen. Sonnengleißend. Wie weiße Damastblumen verzieren Lämmerwölkchen das Flaggentuch des Himmels über dem purpurblauen, donnernden Meer, das in seiner ewig gleichbleibenden Bewegung einem reich geäderten Marmor gleicht. Hört euch bloß den an. Das ist ja direkt poetisch. Für solchen Schmäh setzt man doch nicht nach Cythera über. Sondern um Lämpchen zu jagen, die keine sind. Um am Busen der Natur an ganz anderen Busen zu ruhen. Um all das zu treiben, was daheim verpönt ist. Nicht umsonst heben unsere alten Warnen den Zeigefinger. Und quaken uns was vor von der Liebesinsel. Dem Venusparadies. Dem Eiland des Sinnentaumels. Als ob sie nie einen Ausflug riskiert hätten, als ihre Augen geschmückt war. Wir haben angelegt. Wir haben angelegt. Wir haben angelegt. Fort. Schlagen wir uns in die Büsche. Gut. Was ihr wollt. Streiten sich die Leute herum, oft um den Wert des Glücks. Der eine ist den anderen dumm, nimmt, weiß keiner nicht. Darf man fragen, was dies alles zu bedeuten hat? Da ist der Allerernst. Doch, das ist nur ein Trupp ausrangierter Hanswürste. Gichtknoten am Lebensbaum der Menschheit. Früher haben solche Existenzen hauptsächlich in der Politik gewirkt und besondere Freude an Revolutionen gehabt. Diesen Darmkatarr der Weltgeschichte. Wir begleiten sie nur in das Altersheim für kranke Harlekine. Aber es ist jedes Mal dasselbe. Immer wieder werden unsere Transporte von einer grausigen Schar geisteskranker Hunde umsprungen, die ohne Unterlass nach eingebildeten Fliegen schnappen und sich unseren Schützlingen gegenüber miserabel benehmen. Gusch doch! Ah, da sind sie ja endlich. Wir haben bereits ein Zimmer für Sie reserviert. Außerdem erwartet Sie dort eine Dame. Was kann ich für Sie tun, meine Gnädigste? Die Prinzessin Diana Bajazzanti, meine Herrin, hat mich beauftragt, Sie heute Abend zum Souper einzuladen. Da Ihr Palais am anderen Ende der Insel liegt, wär's tunlich, wann Sie sich möglichst gleich auf den Weg machten. Sie haben eine gehörige Strecke zurückzulegen. Und man würde es nicht schätzen, wann Sie sich verspäteten. Da ich ein gehorsamer Mensch bin, besonders Damen gegenüber, befolge ich diese Anweisung sofort. Ich schlendere also durch schattige Wälder, durch Lorbeerhaine und Rhododendrongebüsch, an murmelnden Quellen und Säulenruinen vorbei. Dann und wann treffe ich auf einen Hirschen, der sein Geweih verspielt gegen den dunkelblauen Himmel hebt. Der letzte übrigens, den ich da äsen sehe, hebt auf einmal das Haupt, wittert besorgt in die Runde und ergreift darauf in weiten Sprüngen die Flucht. Huscha! Huscha! Oh, Huscha, hey! Charmant, das sind sie ja. Buntigam, Buntigam, mein Name. Pizzicolli, nicht wahr? Ja. Pizzicolli, ja, hab schon gehört. Auf der Gesandtschaft in Tarokanien haben sie mir alles gesagt. Ah. Ja, aber seit wann denn? Ich meine, seit wann du da bist? Wie geht's dem seligen Papa? Hab ihn gekannt, den Münzdirektor. Scheußlich überbürdet gewesen. Na ja, kein Wunder. Aber du, bevor man dich hier findet, keiner weiß was, lauter falsche Auskünfte, nix wie Grimassen und Achselzucken, also, eine grausliche Schererei. Bin wirklich froh, dass ich dich noch hier getroffen habe, wirklich. Gerade noch zur rechten Zeit, denn da ist das Palais der Prinzessin. Und siehst, auf der Terrasse über dem Meer ist alles zum Souper gedeckt. Jetzt pass nur auf, wann die Prinzessin erscheint. Du wirst ein blaues Wunder erleben. Allmählich weicht die opalfarbene Dämmerung dem Dunkel der Nacht, das erhellt wird vom magischen Glanz unsichtbarer Fackeln. Eine Barke liegt an, der eine durchsichtig gekleidete Mädchengestalt entsteigt. So schön, so hoheitsvoll, als sei sie auserkoren, vielleicht zu Aphroditens Geburtsfest die Göttin zu verkörpern, während sie mit kaum benetzten Knöcheln aus dem Gischtschaum zum Ufer hin mehr schwebt als schreitet, entfalten sich wehende Banner mit goldenen Doppeladlern. Die von Cythera und Ikaria, Lesbos und Trapezunt womöglich. Ein Pagenzug formiert sich vor ihr zum Geleit. Und erst als die Göttin auf dem Weg zu ihrer Thronhöhe nahe an mir vorüberkommt, ahnt mir, dass es Diana Bajazzanti sein muss. Der Zug hält an. Und es überkommt mich das gleiche süß und sehnsüchtig beklemmende Gefühl wie damals im Zelt und im Garten des Lustschlosses. Ja, ich kann die Ahnung nicht loswerden, als käme diese Begegnung auf geheimen Wegen von Zyparis her. Ein bisschen peinlich, Prinzessin, also wirklich agaçant. Riech jetzt total nach Chien. Aber ich kann meinen roten Jägerrock partout nicht loswerden. Weil sie wahrscheinlich schon in früheren Leben Jäger waren und für das viele unschuldig vergossene Blut heut büßen müssen. Müssen im roten Frack des Parforce-Reiters die Länder durchjagen, das arische Gegenstück des ewigen Juden. Und einer drolligen Meute von Bullis hinterher, den putzigen Masken verwichtelter Bluthunde. Nun kein Wort gegen die Jagd. Man muss nur wissen, dass man mit ihr der Diana zu huldigen hat. Was haben sie denn? Herr von Pizzicoli, hören Sie etwas? Nichts, nichts, Prinzessin. Verzeihen Sie, wenn ich so plötzlich zusammenzuckte, dass mir kaum gelang, Haltung zu bewahren. Diese drückende Luft, wie schwerer Wein, es ist so schwül geworden. Als Sie das Schiff hierher betraten, Herr von Pizzicoli, haben Sie dem realen Teil Ihres Lebens Adieu gesagt. Einmal im Leben jedes Menschen, ein einziges Mal kommt die Stunde, in der er das Schiff betritt, das ihn zum anderen Kontinent seines Seins führt. Ihre reale Lebenshandlung ist zu Ende, mein Freund. Das Fantastikum beginnt. Nicht umsonst haben trotz der österreichischen Diplomatie und dem alles zertrampelnden Tourismus die Götter ihre griechischen Inseln noch nicht ganz verlassen. Ja, die Schönheit. Man sollte sie lieben, selbst wenn man daran sterben muss. Sicherlich kennen Sie die Redensart. In Schönheit sterben. Sie ist falsch, mein Bester. Wie Sie zu gegebener Zeit bemerken werden, es sollte heißen, an Schönheit sterben. Aber jetzt gestatten Sie, Herr von Pizzicoli, dass ich mich meinen Pflichten zuwende. Sollten wir nicht besser gehen, ehe wir flüchten müssen? Bringt alles ins Haus und richtet uns dort das Souper an! Wir leben, Sie panteräugige Prinzessin und ich und wir alle hier unter den donnernden Zypressen. Wir leben. Eva unter uns, Prinzessin, mitten unter uns. Und im Garten der Erkenntnis hütet der eisgraue Adam seinen bröckelnden Leib in eine tabakfarbene Uniform aus dürren Feigenblättern gehüllt. Der Apfelbaum ist abgestorben, die Schlange ist krepiert und ihre Haut ist längst zu einem Handtäschchen verarbeitet, mit dem des Teufels Urgroßmutter am Sonntag ausgeht. Ich aber lebe. Wir aber leben. Ungemütlich. Aber wir leben. Ohrenbetäubender Donner erstickt alles Reden. Eine Garde gleißenden Lichtes lässt uns geblendet zurücktaumeln. Neben mir sausen Steine nieder. Es hat eingeschlagen. Gewichtlos fühle ich mich in eine Mauerecke gewirbelt. Und da, um aller Heiligen Willen, ich strecke hilflos die Arme aus. Was war das? Ein Phantom. Eine gespenstische Sonne naht. Ein Kugelblitz. Die grauenhafte Erscheinung zerbirst. Ein Chaos von Tönen, ein Meer von Licht. Es nimmt Formen an, körperhafte Formen. Eine ganz aus Licht gezauberte Frauengestalt vor mir, unsagbar königlich aufgerichtet, die Mondsichel überm lockigen Haupt. Mit strahlenden Götteraugen scheint sie sich jetzt vor mir hier fortzubewegen. Das Leuchten ähnlicher Erscheinungen gleitet hinter ihr empor. Folgt der Speer gewaltigen im wogenden Zug. Kaum noch erträglich dem menschlichen Ohr braust es durch die Luft. Und jetzt, als letzter im Zug, meine Augen weiten sich und der Atem vergeht mir, bis ich endlich aus namenloser Beklemmung meinen eigenen Schrei hervorbrechen höre. Sypharis! Und ich taumle der Lichtglitzernden entgegen. Noch ehe ich sie berühren kann, ein furchtbarer Schlag. Getroffen stürze ich nieder. Mir scheint, dass eine schlanke Gestalt sich über mich beugt. Nur das Klirren goldener Armreifen glaube ich noch zu vernehmen. Dann muss es wohl die Ohnmacht sein, die mich mit ihrer Schwärze überkommt. Ein gelbes Gitter. Eigentlich kein Gitter, sondern ein Gewebe. Und ich selbst eigentlich ein Knopf, angenäht an das Gitter. Vor mir ein ernsthafter Mann in weißem Arbeitskittel. Verzeihung, Herr Schneidermeister, ich möchte nur wissen, ob ich ein Hosenknopf bin oder was sonst. Sie sind nichts dergleichen. Als Mediziner bin ich verpflichtet, derlei irrigen Ansichten entgegenzutreten. Sie heißen Cyriacus von Pizzicoli und sind aus Stixenstein in Österreich gebürtig. Derzeit befinden Sie sich im deutschen Krankenhaus in Smyrna, dessen Leiter ich bin. Primarius Metzelfeld. Mein Name. Mit DT am Schluss, wenn ich bitten darf. Sie sind außer Gefahr, müssen sich aber noch schonen und möglichst ruhig verhalten. Schwester Schwanhildis, kümmern Sie sich um den Patienten. Wissen Sie? Ach was, das können Sie gar nicht wissen, dass die Fürstin von Ikaria oder Citera sie mit einem Motorboot hat hierher transportieren lassen. Vor 14 Tagen etwa. Und sie hat sie durch Boten oder Telefonanrufe regelmäßig nach ihrem Befinden erkundigt. Einmal ist sie auch selbst hier gewesen. Ein Engel an Schönheit und ganz jung. Man wagte sich kaum zu rühren, wenn man sie sah. Ach richtig, hat ihn auch eine Rose hier gelassen. Wo mag die wohl sein? Wohl schon verwelkt. Zum Andenken an... Was war das bloß für ein komischer Name? Diana? Nee, ging nicht auf A aus. Ganz anders. Ein Name, den wir noch nie gehört haben. So ähnlich wie Iris. Cyparis. Ja, na endlich. Sonderbar, nicht? Ja, was denn? Lassen Sie mich weg. Ich muss zu ihr. Sofort. Lassen Sie mich. Aber sie soll doch ruhen. Und sich schonen! Ja, um ein Haar hätte ich sie verpasst. Ich musste nämlich einen Umweg machen. Smyrna stand diesmal gar nicht auf meinem Fahrplan, aber ich wollte doch nachschauen, wie es Ihnen geht. Ja, das ist reizend von Ihnen. Es geht mir eigentlich so gut wie schon lange nicht. Ach, ja, kein Wunder, Sie hatten ja jetzt wochenlang Ruhe von allem. Hatte ich das? Ja, ich möchte es hoffen. Und ich wollte Ihnen vorschlagen, mich jetzt ein wenig auf meiner Reise zu begleiten. Zwecks weiterer Rekonvaleszenz gewissermaßen. Woher wissen Sie überhaupt, dass ich hier bin? Das war nicht so schwer zu erfahren, mein lieber Pizzicoli. Und dass ich heute entlassen werde. Erfuhren Sie das auch? Na, das habe ich mir ungefähr so ausgerechnet. Mehr wissen Sie nicht? Wirklich nicht? Sie meinen... Dann hätte es also keinen Sinn, dass Sie mit mir kommen. Im Gegenteil, lieber Pizzicoli, keinen Sinn hätte es, wenn Sie... Ach, Sie haben vielleicht recht. Ich komme mit Ihnen. Aber wohin soll es gehen? Was ist der Zweck dieser Reise? Ich bin sozusagen auf einer Inspektionstour. Meine Reise gilt den dislozierten Posten des Auswärtigen Amtes. Ich weiß, dass Sie ein Ehrenmann sind, lieber Pizzicoli. Deshalb vertraue ich Ihnen. Kurz und gut, wir haben die Aufsicht über das magische Weben in Hellas. Wir kontrollieren die letzten verglühenden Regungen der Antike, um im Nullpunkt einzuschreiten. Seit Byzanz, unser rechter Flügel, vernichtet wurde, hat Österreich das magische Erbe Griechenlands zu hüten. Wir sind die Letzten, die das noch können. Und wenn Sie wissen wollen, was Sie sich unter der österreichischen Sendung vorzustellen haben, von der unsere Schwachköpfe bei jeder Gelegenheit schwafeln, das ist sie. Sind Sie jetzt zufrieden? Wollen Sie noch was? Wann ich mir erlauben dürfte, schon. Na ja. Ein konkretes Beispiel. Na, da hätten wir etwa einen alten Silberbart. Er bedient für uns das Dryadometer. Dryado? Ja, das ist eine mechanische Vorrichtung, um die mehr oder weniger starke Benymphung eines Baumes zu messen. Damit finden wir die heiligen Bäume heraus und können ihr Stellungsnetz festlegen, gewissermaßen unsere strategischen Stützpunkte. Und zum Zweck einer möglichst unauffälligen Verständigung haben wir ganz Hellas mit Schalmei-Posten durchsetzt. So, jetzt wissen Sie alles. Bitte machen Sie keinen Gebrauch davon. Ich wüsste nicht wie. Und selbst wenn Sie es wüssten, tät's Ihnen kein Gut. Sie haben sich da in eine sehr ungeschickte Situation hineinmanövriert, mein Lieber. Es sind den Geheimnissen, von deren Existenz ein normaler Mensch gar nichts weiß, ein bisserl zu nahe gekommen. Jetzt wissen Sie zu viel und wissen erst recht nicht genug. Jetzt schundern sie im Mystischen umeinander wie ein Butterbrocken auf der heißen Kartoffel. Lassen Sie es bleiben, Cyriac. Ich beschwöre Sie. Es führt ins Nichts. Drunten in der Halle windet's von Hunden, die sich nicht bändigen und nicht vertreiben lassen. Ich weiß nicht, wie sie hereingekommen sind. Hat der gnädige Herr sie vielleicht mitgebracht? Und vielleicht die Tür offen gelassen? Hunde, ich? Was soll das? Gut, Ihre 50, Gnäher! Es ist zu spät, mein Freund. Hier trennen sich unsere Wege. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für alles. Schade, dass wir uns verlassen müssen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Entweder hoffentlich oder bald, lieber Pizzicoli. Eins oder das andere. Ich habe noch eine Zeit lang hier herum zu tun. Und wenn ich Sie bald wiederzusehen bekäme, so hieße das ja, dass ich Sie noch hier sehen würde. Gerade das sollten Sie aber nicht hoffen. Ich verstehe Sie nicht. Hoffentlich. Hoffentlich werden Sie nicht in die Lage kommen, mich zu verstehen. Ich nehme all meinen Mut zusammen und steige in die Halle hinunter. Tatsächlich, dort drängt sich's in dichten Rudel zusammen. Jedoch, bei meinem Erscheinen senken die Köter verlegen die Köpfe. Einer von ihnen klinkt die Ausgangstüre auf und in lautloser Reihe mit eingeklemmten Schweifen entfernen sie sich. Unser Abschiedsgespräch zeigt doch immerhin eine gewisse Wirkung. Zwar unfähig, mich dem Bannkreis meiner Sehnsucht physisch zu entreißen, übertäube ich sie wenigstens, so gut ich kann. Mit wütender Verbissenheit vor allem versuche ich, mich von dem zu trennen, ja für immer zu verabschieden, was man so allgemein Wirklichkeit nennt. Wie idiotisch, wie namenlos idiotisch ist doch alles in dieser vermeintlich realen Welt eingerichtet. Was für hirnlose Rosse durften als Führer einer Menschheit vorantorkeln, die zu dumpf und zu faul war, um die Helligkeit des Götterlichtes ertragen zu können. Freilich, es ist naheliegend, ja unvermeidlich, dass ich gerade von der Beschäftigung mit solchen Dingen, das heißt mit allem, was mein Leben so umgibt und in seinen Bann zwingen will, mich desto inbrünstiger wieder in jene Richtung gezogen fühle, aus der mich die Strahlen des göttlichen Lichtes berührt und beinahe versenkt haben. Unvermittelt spüre ich, wie es mich aus der Stadt hinauslockt in die waldigen Hügel Attikas, Die Hoffnung, die mich da zu treiben scheint, erkenne ich selbst als irrsinnig. Aber gäbe ich ihr nicht nach, ich würde nur desto sicherer dem Irrsinn verfallen. Ich, Nächtiger in Delphi, breche zeitig am nächsten Morgen auf dem Thron der Götter entgegen. Manchmal an besonders geweihten Stätten, von denen ich in meiner Jugend mit heißem Kopf gelesen hatte, glaube ich, das Flüstern der Elfen und Genien zu vernehmen, spüre mich von den Unergründlichkeiten uralter Heine überschauert, weiß mich ganz nahe den Göttern, deren Existenz mir zur Gewissheit geworden ist, ganz nahe den Göttern Griechenlands und ihrem heiligsten Ort, dem Parnass. An der korytischen Grotte, dem Pan und den Nymphen geweiht, führt mein Weg mich vorbei und durch geheimnisvollen Tannenwald bis zum Fuß des gigantischen Göttersitzes, dessen Haupt im Schnee schimmert. Der Wald ist zu Ende. Ich steige in die Kalkfelsen des Parnass ein, überquere eine Schutthalde. In der Nachmittagsglut wirbelt ein kurzer Windstoß kreidigen Staub zur Höhe, sekundenlang. War es wie Pulverdampf einer Seeschlacht um mich, emporgeweht aus der Meeresbucht unten feuerspeiende Galionen, die einst Byzanz zu erobern suchten. Wieder eine Schutthalde jetzt, auf dem Weg zum Gipfelkamm. Immer gewaltiger wird der Anblick, der sich im Ansteigen bietet, wie ein plastisches Relief. Liegt Griechenland vor mir. Mit offenen Augen träume ich. Aufstieg und Niedergang der göttertrunkenen Landschaft ziehen in farbensatten, schwermütigen Visionen an mir vorbei. Die Horden Asiens sehe ich hereintrampeln über den Garten der Herrlichkeit und sehe ihn versinken in Tod und Elend. Wo waren die Götter, ihren heiligen Hain zu schirmen? Waren sie schwach geworden und alt? War Zeus, das Skelett des Adlers neben seinem geborstenen Thronsitz, war er tot? Nebelfetzen treiben auf, Windstöße pfeifen. Jäh, wie so oft in dieser Jahreszeit beginnt ein Sturm loszutosen. Aus fahlen Wolken heult der Atem des Kosmos nieder und biegt den Tann zu seinen Füßen. Nein, noch leben die Götter, noch dröhnen Wald und Welt, wenn sie es zornig, schnaubend befehlen. Mit ausgebreiteten Armen werfe ich mich dem göttlichen Atem entgegen. Den Blick auf die im Sturm sich duckenden Wipfel gebannt. Inzwischen scheinen sie sich aufeinander zu und niederzuneigen. Es ist, als wollten sie einen Weg freihalten. Kein Zweifel, sie formen ein Spalier. Und durch dieses Spalier nähert sich eine aufrecht schreitende Gestalt in schimmernder Uniform, einen Straußenfedern dreispitz unter den linken Arm geklemmt, einen goldenen Stab in der rechten. Sie haben begehrt und begehren noch, bis zu den Göttern vorzudringen. Da musst du erst der Zeremonienmeister des letzten apostolischen Kaisers, der noch als solcher verstarb, ihren Weg kreuzen. Denn der Hof zu Wien war der letzte Bewahrer des Mysterienzeremoniells, das aus den Wolkenhöhen über Byzanz dorthin gelangt war. Wer sind Sie? Tun's doch nicht so, als ob Sie's nicht wüssten. Hier ist kein Ort für freidenkerische Faxen. Wohin sind Sie auf einmal zerstoben? Na, was ist denn? Haben Sie nie von einer Stunde der Täuschung gehört? Mit der Tuchlaben, ein Dreh, ein Gulden? Die höchsten Herrschaften sind zu mir gekommen. Die Kaiserin Mariana, Gott selig, immer mit eigenem Thron. Und was hat sich der selige Kaiser Ferdinand zusammengefreut bei mir? Na, tun's doch nicht so erschrocken bei dem bisserl optische Täuschung. Und sowas willst du den Götter? Was haben Sie denn eigentlich schon für Prüfungen überstanden? Wie hätten wir es denn mit dem Mysterium der Liebe? Bestens gefälligst! Ach, wie sollte mir gelingen, das Wirrsal meiner Erlebnisse ordnen, zusammenzufassen? Und von ihr, der Einzigen, kann ich schon gar nicht reden. Wie dürfte ich es wagen, sie zu beschreiben? Sie? Mir scheint, Sie haben eine stärkere Kraft der Beschwörung, als Ihnen von rechts wegen zukommt. Die, als dann die Bewusste, dürfte das Inkognito einer höheren Persönlichkeit sein. Einer sehr viel höheren. Und Persönlichkeit ist gar kein Ausdruck. Wie heißt denn eigentlich? Syparis. Syparis? Das ist so wirklich spaßig. Heißen Sie vielleicht Hirsch? Na, Ihr Glück, sonst wären Sie bald einer gewesen. Ein schönes Exemplar von einem Ex-Hirschen. Sie verstehen? Nein. Oh, du heiliger Paphnutius von Stixneisiedl. Der liebt dir der eine, die Zyparis heißt und weiß nicht einmal, was für eine magische Formel Ihr Name ist. Aber wo ist sie? Was soll ich tun, damit ich sie wiederfinde? Tun? Nichts. Um Himmels Willen. Und wenn sie dann trotzdem zustoßt, na jo, ihr Werk wird heute irgendwo im Kosmos abgespült, wo die Abteilung für die Zauberbuden ist, im Mysterium drüben. Im Kinderpark der vierten Dimension, da nutzt nichts. Sagen Sie mir wenigstens, aber wo sind Sie denn, mein Herr? Wo sind Sie hin? Ist ja doll. Nee, da kommt unser Eins nicht mit. Da wollen die einem weismachen, dass Gorlitz mitten im Gebirge liegt. Als ob ich meine Stadt nicht genau kenne. Gorlitz. Ich will nach Gorlitz. Wer bringt mich nach Gorlitz? Einsiedelei. Ich brauche dringend eine Einsiedelei. Keiner will mich mehr in seiner Nähe dulden. Wegen des Gestanks. Wissen Sie eine... Es tut mir leid. Dann will ich Sie nicht weiter belästigen. Zuerst hat sich der Klobuk verirrt. Der Klobuk, was der Hund ist, ein deutscher Vorstehund, sehr ein braves Tier, ein Geschenk vom Fürsten Waldstein. Aber jetzt ist der Wandrutschka auch nicht mehr da. Und das ist noch nicht alles. Der Wobitze, was der Bruder war, vom Hund natürlich, ist auch verschollen. Alle meine Hunde sind weg. Die Wälder hier sind nicht geheuer, sag ich Ihnen. Was auch ferner noch geschehen mag, länger kann ich meiner Unrast nicht Herr werden. Unbezähmbar treibt es mich weiter einem Ziel entgegen, von dem ich nicht weiß, ob es meiner wartet oder ob es nicht selbst auf mich zukommt, ob ich es finden oder verfehlen werde. Nur, dass es existiert, weiß ich. Aber wo? Die Luft liegt still und sengend am Himmel. Der von einem irisierenden Schleier überzogen ist, mengt sich tiefes Blau mit grünlichen, kupfernen und purpurnen Flecken. Das Atmen fällt mir schwer. Nie gesehenes Gewürm kreuzt meinen Weg. Nie geahnte Pflanzen senden mir fremde Düfte zu. Plötzlich fühle ich mich von einer Lähmung befallen, die ich mir nicht erklären kann. Aber weiß ich's. Ich habe Angst. Zum ersten Mal im Leben habe ich Angst. Wie ein Kind im Finstern. Laufen. Ja, laufen. Ich beginne zu laufen. Nur hinaus aus diesem Zauberwald. Nur hinaus. So bleiben Sie doch stehen. Man kommt Ihnen ja gar nicht nach. Was wollen Sie? Schauen Sie mich nicht so entgeistert an. Nein, ich bin kein Gespenst. Gespenster sind visuell immer ganz miserabel beieinander. Vogelscheichen aus den Gefilden der Seligen. Ihr kennt einen Grund. Muss es doch geben. Sie griebeln zu viel, Herr. Sie hätten gar nicht anfangen sollen mit dem Griebeln. Sie sind registriert. Jeder ist registriert. Dazu genügen schon die untersten Organe, die natürlich noch sterbliche Menschen sind. Wie auch ich die Ehre habe, ein kleiner Unterbeamter zu sein. Wo soll das hinaus? Wollen Sie meine Papiere sehen? Die Schlüssel zu den Mysterien sind freilich jedem gegeben. Hält jeder oft in der Hand. Haben Sie noch nie Tarot gespielt? Niemals. Na, das ist jetzt schon egal. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie sich auf dem Weg zur Abbiesung befinden. Sie werden ja schon etwas davon gespürt haben. Sehr undeutlich allerdings, weil Sie leider ein Dämmerer sind. Mein Gott, ein Stixenstein. Also. So einer muss dann eben die Elementarklassen nachrepetieren. Nachrepetieren. Ja, und? Ja, vielleicht hätte es nicht sein müssen, aber Sie wollten ja nicht hören. Jetzt sind Sie dran. Woran? Ihr Spiel ist bald zu Ende. Zu schnell abgelaufen die Uhr. Der frühzeitige Tod Ihrer Herren Eltern, ein Regiefehler. 7 Jahre vor die Hunde gekommen. Ja, manchmal klaffen Lücken im transzendentalen Getriebe. Das macht sich dann besonders bei kleinen Kindern bemerkbar, die oft die seltsamsten Dinge aus ihrem letzten oder zukünftigen Leben babbeln. Da war der Schleier nicht ganz vorgezogen. Aber um Himmels Willen! Wer sind Sie? Wer sind Sie? Wünschen Sie noch etwas? Gewiss. Sie sollen es haben. Sowieso können Sie nichts mehr ausplaudern. Das weiche, volle Moos linderte wohl meinen Fall. Ich muss zusammengestürzt sein. Jetzt unterfängt es mich wie ein liebreiches Lager. Hinter meinen geschlossenen Augenlidern kreisen die roten Spiralen. Noch brennt es, aber schon kommen die Elfen mit ihren Taukrügen, um mir die brennenden Augen zu netzen. Hinter ihnen ein schneeweißer Elefant. Auf der leuchtenden Kuppel seines Kopfes ein hohes Räuchergefäß. In sanften Wolken von Weihrauch schreitet der Rüsselschwingende einher, macht Halt und beugt ein Knie. Aus seinem goldenen Sattel gleitet die schlanke Gestalt, einen Falken auf der Faust, tritt an mich gebannten heran. Eine Woge von Rosenduft überflutet mich. Syparis. Dass du alles beim Namen nennen musst. Warum nimmst du mich nicht als das Spiegelbild meiner Schwester? Oder als die Herzogin selbst, die Fürstin Aphrodite? Nein, frag nicht nach ihrem Gefolge. Das Gold der Abendröte und das Silber des Mondes sind die einzigen Hofdamen, die meine Schwester begleiten. Dort kommt sie. Das ist das letzte Mal, Ich lasse mich nicht mehr täuschen! Bitte bewahren Sie Haltung in Ihren letzten Minuten, Herr von Pizzicoli. Ich entdecke mit namenlosem und dennoch wohligem Schrecken, dass ich plötzlich in antiker Tracht dastehe, einen Speer in der Hand, Hut und Gewänder von ehedem neben mir am Boden. Staunend lasse ich den Blick an mir hinabgleiten. Unter Garben von Licht und den nie gehörten Tönen einer Symphonie allen Sommers bricht hochwild mit blinkendem Geweih aus dem Tann hervor. Von Schabracken geschmückten Rüden verfolgt. Und dicht auf die leuchtende Wundergestalt, vom edelsten aller Hengste getragen, Artemis. Cyparis neben ihr, mit dem Pfeilköcher der Göttin, in blitzenden Panzer. Die ersehnte, ach, durch Strahlenbündel unirdischer Schönheit stürze ich auf sie zu. Da gewahrt mich die Göttin Diana, die Herzogin, die Prinzessin, die mich doch einmal schon aufgenommen hatte. Jetzt aber hebt sie gebieterisch den Arm. Akteon, Akteon, was wagst du, Sterblicher? Du bist ins Mysterium eingedrungen, hast das Geheimnis der ewigen Jugend belauscht. Du musst sterben. Noch ehe Cyparis sich mit flehender Gebärde zu Knien der Göttin werfen kann, sieht Cyriax sich verwandelt. Ein flüchtiger Hirsch rast er dahin. Schon haben die Hunde ihn erreicht. Schon schlagen sich ihre Fänge in sein Genick. Und schon ist alles versunken und die Lichtung leer. Nur ein einzelner Köter steht noch da, verlegen, einen zerfetzten Girardi im Maul, den damals, zur Zeit, da unsere Geschichte spielen wird, trugen manche Herren der Gentry schon wieder diese Art von Hüten. Cyriax Reise. Ein Fantasiestück von Heinz von Kramer nach Fritz von Herzmanowski-Orlandos Roman Maskenspiel der Genien. Es sprachen Cyriacus von Pizzicoli, Matthias Carla Polagnoli, der Reisegefährte Ernst Konarek, zweiter Reisender Georg Marin, dritter Reisender Moritz Stöpel, ein Milizsoldat Stefko Hanuszewski, Kutscher Franz Nagler, Cyparis Eva Maria Salcher, Floristan von Püperitz Reinhard Virchow, Philipp Bogumil Hahn Andreas Schlager, Portier Gottfried Herber, ein Wärter Peter Anger, Wirtin und Dame Christiane Eisler, Baron Puntigam Karl Walter Dies, Diana Donata Höffer, Chefarzt Peter Heusch, Krankenschwester Pia Podgornik, Chor Hannes Seebauer, Gottfried Breitfuß, Harald Pfeiffer, Nikolaus Büchel, Angelika Sieburg, Chris Pichler, Lisa Wildmann, Junges Volk, Sebastian Schindegger, Michael Gurlapp, Stefko Hanuszewski, Anna-Maria Kurikova, Judith Niederkofler, Nicola Gründel. Ton und Technik, Martha Seeberger und André Bougereb. Aufnahmeleitung, Christoph Müller. Regie und Musikcollagen, Heinz von Kramer. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2006.